Und nun zu guter Letzt zu dir, deutschbewusste, arisch gewillte Jugend. Auf euch wird es ankommen, auf euch allein, ob dereinstens die Welt eine arische Weltordnung oder aber die jüdische zeigen und bewahren wird. Eure Aufgabe ist eine ungeheure, denn nicht darauf kommt es heute an, den Mut der Faust, den oft bewährten, zu bewähren, betätigen und zu organisieren. Der Mut des Geistes einzig und allein wird der Menschheit Zukunft entscheiden. Gegen die Entschlossenheit und unentwegte Zielstrebigkeit Zions kann und wird nur ein analoges arischerseits helfen und wirken. Bis in die Reihen der Soldaten jener neu zu bildenden arischen Armee, deren erster Stoßtrupp in Deutschland erstehen muss, heißt es zu wissen, zu verstehen, zu erkämpfen, was Not tut. Das aber ist Kenntnis des Gegners bis dorthin, wo er in den eigenen Reihen seines fluchwürdigen Amtes waltet, heller, scharfer, stählerner Blick fassenden primären Geistes, der Angesichter zu erfassen vermag, wie sekundärer Geist Druckerschwärze und Gedankengänge, die, nicht verankert in den ihnen kongenialen Seelen zur Verwirrung, Zerstörung und Entseelung allen arischen Willens hinführen müssen. Darum Misstrauen und abermals Misstrauen in allen politischen Bindungen. Wer aber sagt, es ist nicht gut, die Jugend misstrauisch zu machen, es bringt sie um beste, reinste Seelenkräfte, der ist entweder ein hoffnungsloser Dummkopf oder aber der Judas selbst, der begreiflicherweise Misstrauen bei seinem Wirken nicht brauchen kann. Kein Rechtschaffener aber wird Misstrauen fürchten. Wer es tut, der sei euch verdächtig als ein für eure Zwecke zu dummer oder aber ein falscher Mann. Die Falschheit aber als beste Waffe aller Feinde arischer Ziele endlich zu begreifen, den falschen Menschen zu ersehen, das ist der einzige Weg zum Ziele. Dies dem Arier rätselvollste aber des falschen Menschen zu begreifen und zu erkennen, wo immer er Schulter an Schulter mit den Seinen marschiert, ist so wichtig, dass wir dem Führer geradezu anempfehlen möchten, hast du einen Judas entlarvt oder aber in einem Weibe wie Dalila das ewige Gegenstück zum Judas im Kampfe Zions oder Roms gegen den arischen Menschen, dann scheide zwar die Wirkungsgefahr des oder der Abkommandierten aus, aber bewahre dir den Falschen in deinem Leben, studiere ihn, lerne ihn täglich und stündlich immer wieder und wieder dies dir unverständlichste und naturwidrigste erkennen. Dass einer oder eine deine Gedanken zu denken, deine Begeisterungen zu fühlen, deine Hochziele zu verfolgen scheint und dennoch dies alles ein Leben lang zu heucheln imstande ist, nur um dich und dein Allerheiligstes dadurch umso sicherer zu vernichten. Das aber heißt es zu studieren, dies psychische Phänomen gleichsam in sich aufzuerbauen erlernen und dann im Angesicht des solchen Wesens alles Analoge immer wieder und wieder bei neu auftauchenden Menschen wiedererkennen und also wahrhaft erfassen lernen. Wenn diese kommende Generation aber dies Urmysterium des Sieges der Allbeweger nicht im Unmittelbaren des eigenen politischen und geistigen Lebens erfassen lernt, dann wird der arische Mensch für alle Zeiten im Abgrund verschwinden und die Weltherrschaft Zions, des Antichristen, ist nicht mehr zu verhindern. Nur der Deutsche, der Sekundärgewordene, wird sich gegen das heilige, lebenerhaltende Misstrauen aufbringen lassen. Lest eure Edda, ihr ewig Gefoppten, und lernt von euren Vorvätern, wie der Feind unter der Maske der Zugehörigkeit zu fürchten und zu erfassen ist. Und lasst euch nie mehr von Dummköpfen und Judasen um daseinsbedingende Gaben des lebendigen Geistes betrügen. Dann aber, ihr Jungen, lernt endlich den Führer, den wahren Gottgesandten erkennen und wisst und beherziget eins, Führer eines dem Abgrund entgegen taumelnden Volkes wird man nicht. Man ist es von allem Anbeginne an oder man ist es nicht. Und die Aufgabe eures so auf die allerletzte Probe gestellten fassenden Geistes wird es sein, diesen Führer zu sehen, zu fühlen, zu glauben und ihm zu folgen bis zum Siege. Dass aber der Erzfeinde tiefstes Sieggeheimnis eben darin liegt, diesen Gottgesandten, weil sehenden Führer euch zu stehlen, unsichtbar zu machen und, falls dies nicht möglich wäre, zu verdächtigen, anzuschwärzen, mit Kot der Straße zu besudeln und zu verleumden, das auch gehört mit zur großen letzten Prüfung eures an allen eigentlichen Erfassen zu hindernden Geistes. So wird denn geradezu jeder Einzelne beim letzten Endkampfe geprüft werden, ob er dem Allbeweger zu widerstehen weiß, welch ungeheure Prüfung nur dann bestanden werden kann, wenn eben jeder von dem wahren Wesen dieser allerletzten Prüfung durchdrungen sein wird. Ein anderes, erneutes Heldenideal aber braucht das deutsche Volk. Siegfried, der tumbe Knabe, der mit der Kraft der Glieder allein siegt, aber ansonsten ein hoffnungslos Seelenblinder sein Leben lang bleibt, darf nicht mehr das Sinnbild und Ideal deutscher Art sein. Der Mann, der Geheimnisse einem Weibe anvertraut, die dann zu einem Weltbrand zu führen imstande sind, der ein ungeliebtes Weib in dessen Ehre und Gefühl verwundet, ohne Ahnung um ihre Seele, der nie den Hass des Hagen unter der Maske der Freundschaft erschaut, nichts sieht, nichts versteht von all den Seelenregungen rund um ihn, wohl ist er tiefstes Gleichnis für des deutschen Urveranlagung, nicht aber darf er erstrebenswertes Heldenvorbild bleiben. Dem Knabenalter eines Volkes muss, soll es nicht zugrunde gehen, das Mannesalter folgen. Deutschland erlebt jetzt eben die furchtbare Krise seiner Mannwerdung. Entweder erliegt es in dem Fieber dieser nicht erreichten Wandlung, oder aber es genießt und gelangt zu neuer, höherer Stufe des Seins. Der geistige Held aber, der sehende, wissende, im Unmittelbaren des Alltags fähige, das theoretisch Gewollte praktisch zu begreifen und anzuwenden, der nicht zu beschwindelnde, das wird und muss Ideal des deutschen Mannes werden. Die heute der guten arischen Sache dienen, es sind bislang Männer, denen der Geheimbündler mit schmunzelndem Behagen, mit überlegener Siegeszuversicht auf den ersten Blick ansieht, der ist zu foppen, also ist er ungefährlich. Wer das nicht glaubt, wer angesichts der in den letzten Wahlen geradezu als vernichtet zu bezeichnenden völkischen Bewegung dies als Hauptursache des Verfalles bei geradezu zu Wachstum und Aufblühen vorherbestimmter Geistesbewegung nicht einzusehen vermag, der wird nie und nimmer das Eigentliche allen politischen Geschehens begreifen und mag, wie die unselig Gefoppten, sich mit einem heroischen, aber nutzlosen, wenn die Welt voll Teufel wär oder wenn alle untreu werden oder und nun erst recht über das Verhängnis hinweg trösten, das heißt bei Licht besehen, hinweg lügen und täuschen und mag weiterhin Zion seinen Sieg und Triumph belassen, mit Waffen zu kämpfen, deren Unsichtbarkeit und Heimtücke dem Judentum geradezu als ihm alleine gegebene Göttlichkeit erscheinen.